Herzlich willkommen an alle, die heute Abend hier sind. Wir freuen uns wahnsinnig, dass so viele von euch den Weg zumindest virtuell hierhin gefunden haben und gekommen sind, um diesen Vortrag mit Composta zu hören, mit dem Titel Der Wille zur Männlichkeit und seine mögliche Überwindung. Ich bin Anna vom Autonomen Frauenreferat. Ich werde heute Abend ein bisschen moderieren. Wir haben den Vortrag gemeinsam organisiert mit der Ideologiekritik Münster. Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass du heute Abend da bist, Kim, und diesen Vortrag hältst und auch noch mit uns in die Diskussion dann später kommen möchtest. Kim lebt zurzeit in Leipzig und forscht, publiziert dort unter anderem zu den Themen materialistischer Feminismus, Profeminismus und organisierte Männlichkeitskritik. Dazu schreibt er unter anderem in der Jungle World, in der Konkret und auch in der Analyse und Kritik. Und ihr findet auch einige Materialien, also unter anderem Texte, Artikel, aber auch Audiomitschnitte von Vorträgen, auf seinem Blog, wo er, glaube ich, auch gleich nochmal einen Link zu reinstellt. Ja, wir freuen uns, dass du heute zum Thema der Wille zur Männlichkeit und seine mögliche Überwindung vorträgst. Genau, Kim wird gleich einen Input geben und danach wird es noch die Möglichkeit zu Fragen und zur Diskussion geben. Und damit würde ich das Wort auch schon an dich übergeben. Ja, ich bin ja heute eingeladen worden, um über den Willen zur Männlichkeit zu sprechen. Und das beginnt mit dieser Diagnose, die ich auch in meinen Ankündigungstext gepackt habe, dass alle Männlichkeit wollen. Also vor allem die stabile Männlichkeit. Rechte wollen sie soldatisch und tief verwurzelt, Linksliberale wollen sie gern diskriminierungssensibel und entgiftet. Beide Seiten befinden sich dabei in der Regel im Streit darüber, wie man den männlichen Geschlechtscharakter denn heutzutage zu füllen hätte. Die Rechte da hat es dabei eher einfacher, denn die bezieht sich auf die Sachen, die man so klassisch mit Männlichkeit eben verbindet, also irgendwas mit Ehre und Souveränität und so. In der Linken hat man es ein bisschen komplizierter, denn die ist sich ein bisschen uneins darüber, was man eigentlich an Männlichkeit will. Also man ist sich sicher, dass man sie will, aber was genau ist nicht so klar. Was kann man behalten? Was muss neu justiert werden? Zitat: Es ist zum Beispiel toll, mutig und souverän zu sein, lässt uns das neu erschienene profeministische Magazin Boykott zum Beispiel wissen. Das Problem ist nur, es stehen nicht alle Vorlieben und Verhaltensweisen allen Geschlechtern offen. Wieder jetzt ein Zitat von denen. Also wollen wir nicht alle ein bisschen Männlichkeit? Anscheinend schon. Männlichkeit muss dafür nur da, wo sie schlecht ist, begradigt werden und da, wo sie gut ist, verallgemeinert werden. Das ist der Schluss, den ich denke ich, aus dieser Position ziehen muss. Mir geht es heute darum, nicht eine andere Antwort auf diese Frage nach neuer Männlichkeit zu suchen, also irgendwie jetzt zu argumentieren, dass Mut doch gar nicht so eine schöne Eigenschaft ist und eine andere männliche Eigenschaft eher gepusht werden sollte, sondern ich würde heute vor allem theoretisch und historisch für euch gerne rekonstruieren, warum schon diese Frage fataler Unsinn ist. Denn wer denkt, progressiv darüber philosophieren zu können, wie Männlichkeit heute neu gefüllt werden müsste und welche Eigenschaften dafür neu justiert werden sollten, geht nämlich immer schon von Voraussetzungen aus, die man selbst eigentlich erstmal verstehen und kritisieren muss. Männlichkeit muss dafür als Objekt der Geschichte erstmal entwickelt und begriffen werden und nicht, wie das sonst eben immer gemacht wird, einfach als bedingungslose Voraussetzung genommen werden, um dann Geschichte zu schreiben. Heute dann halt eben die Geschichte des Profeminismus. Deswegen werde ich heute für euch rekonstruieren, wie eben der Wille zur Männlichkeit überhaupt in der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist, und wie er die heutige Form angenommen hat, nämlich eine Frage des persönlichen Charakters und seiner Eigenschaften geworden ist. Und schlussendlich würde ich mit euch dann gerne darüber diskutieren, wie man das Ganze überwinden könnte. Dafür gehe ich jetzt sehr holzschnittartig, epochenweise vor, in der Hoffnung, dass wir das besonders gut diskutieren können. Und ich orientiere mich sozusagen dabei an der Männlichkeit, wie sie das Patriarchat, das Kapitalistische haben will. Das heißt, an der vorherrschenden Männlichkeit, und das ist eben bürgerliche Männlichkeit. Also Ich lasse so ein bisschen außer Acht, dass diese Männlichkeit nicht unbedingt der Lebensrealität der meisten Menschen entsprochen hat, weil sie eben trotzdem ein Ideal war, an dem sich alle real existierenden Männer orientieren mussten. Und ich fange dafür an, in der Aufklärung, also dem Start der Moderne und des patriarchalen Kapitalismus. Ganz kurzer Hinweis, Kim. Ja. Ich habe gerade auch nochmal erklärt, dass man dich zwischendurch nicht ganz so gut hört. Ich glaube, das liegt an deinem Mikro. Ich glaube, wenn du ein bisschen weiter weg bist, bist du sehr dumm und nicht ganz so gut zu verstehen. Ja. Jetzt müsste es besser sein. Ja. Hoffe ich. Genau. Ja. Ich hatte noch nicht das richtige Mikro eingestellt. Das tut mir sehr leid. Genau, dann geht es jetzt hoffentlich besser, verständlicher, zumindest vom Hören her. Von dem, was ich sage, müssen wir nochmal gucken. Genau, also ich beginne mit der Aufklärung, weil die Aufklärung ist sozusagen die Grundkonstellation der Moderne und des patriarchalen Kapitalismus. Und hier steht zum ersten Mal der Mensch im Mittelpunkt. Kein Gott und Naturgeist schafft hier die Verhältnisse mehr, sondern es ist eben der Mensch selbst. Und die Vorstellung ist, der Mensch verwirklicht seine menschliche Natur in reiner Selbstbestimmung. Und für diese Selbstbestimmung, stellt dann die Philosophie fest, braucht es zentral den Willen. Also Menschen müssen in der Lage sein, sich eben selbst ein Gesetz zu geben und selbstbestimmt zu leben. Die Grenze dieses Willens ist immer nur dann der Wille von anderen und der allgemeine Wille, also der Staat, der genau das kontrolliert, also dass wir nicht gegenseitig uns unsere Willen brechen. Das ist sozusagen die Konstellation der Aufklärung. Und der Wille erlaubt es dann dem bürgerlichen Subjekt, also dem Einzelindividuum, sich als Teil eines großen Allgemeins zu begreifen, das sich mit ihm entfaltet. Und wem das jetzt eine zu abstrakte Formulierung ist, denkt zum Beispiel relativ konkret an diese Idee von Adam Smith mit der unsichtbaren Hand. Da ist ja die Idee, dass ein vernünftiger Markt entsteht und ein Allgemeininteresse dadurch durchgesetzt wird, dass alle Einzelnen ihr Privatinteresse durchsetzen wollen. Und wo wir jetzt schon bei Markt und Kapitalismus sind, materialistisch betrachtet, würde ich sagen, diese Entfaltung von menschlicher Natur, die Aufklärung hauptsächlich beschäftigt hat, ist gleichzusetzen mit einer Entfaltung kapitalistischer Verhältnisse und ihrer dem, was unter kapitalistischen Verhältnissen eben als Natur, als gesellschaftliche Natur gilt. Und dafür ist es jetzt ganz gut, wenn man die Fetischkritik bei Marx kennt. Wenn ihr das tut, dann erinnert euch gerne an die. Wenn ihr das nicht tut, versuche ich es mit einem ganz kurzen Crashkurs. Da geht es bei Marx darum, dass Kapitalismus eben nichts ist, was wir kollektiv und bewusst irgendwie machen, sondern als vereinzelte Einzelne. Und das entsteht hinter unserem Rücken, also durch unser Handeln, aber also nicht bewusst hinter unserem Rücken. Und das heißt, nicht Menschen bestimmen sozusagen den Kapitalismus und die Sachen, die dadurch entstehen, sondern die Sachen treten den Menschen als fremd gegenüber und wirken Sachzwänge auf sie aus. Und in dieser Welt der Sachzwänge gibt es sowas wie gesellschaftliche Naturgesetze, die den Menschen auch als so natürlich erscheinen. Also im Kapitalismus ist es ganz natürlich, dass Waren einen Wert haben, zum Beispiel, oder wenn man Geld irgendwo anlegt, dann wird das mehr. Das muss sich niemand vornehmen, das ist irgendwie einfach so. Und das heißt, für uns, für die Menschen im Kapitalismus entstehen ständig irgendwelche Tatsachen, die eine eigene Naturgesetzlichkeit haben und auf die sie sich selbstverständlich beziehen können, obwohl die eigentlich erst durch ihr Handeln entstehen, aber eben halt unbewusst hinter ihrem Rücken. Und mein zentrales Argument ist, dass das, was eben in bürgerlichen Verhältnissen als menschliche Natur gilt, eben zusammenfällt mit dem, was marxistische Kritikerinnen zweite Natur genannt haben, also die zweite Natur im Kapitalismus, eben diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, das bürgerliche Einzelsubjekt weiß gar nicht eigentlich, was es tut im Kapitalismus, aber, das ist interessant, in der Aufklärung ist es sich eigentlich immer noch sicher, dass das, was es tut, irgendwie zu einem guten Allgemeinen führen wird. Also wir hatten das schon mit Adam Smith und der unsichtbaren Hand. Noch deutlicher ist das zum Beispiel bei dem Aufklärungsphilosoph Hegel und seiner Idee der List der Vernunft. Da ist sozusagen die Vorstellung, selbst wenn sich das die Einzelnen gar nicht vornehmen, schaffen sie doch über den historischen Prozess ein immer besseres Allgemeines, einfach nur indem sie sich als Einzelne mit der Welt auseinandersetzen. So, das war jetzt ein erster großer Theoriebrocken direkt am Anfang. Ich hoffe, ihr habt so ungefähr bis hierhin mitgesprungen. Wenn nicht, grätscht mir dazwischen oder es wird hoffentlich bald klarer. Denn für uns ist das ein ziemlich zentraler Punkt, weil mein Argument ist, dass Männlichkeit in bürgerlichen Verhältnissen mit dieser menschlichen Natur eben zusammenfällt und damit auch mit dieser zweiten Natur des Kapitalismus. Das heißt, in der Aufklärung gilt der Mann als das allgemein Menschliche. Es gibt eigentlich keine wirklich geschlechtliche Bestimmung des Manns, weil Mann sein und Mensch sein ist das Gleiche. Das heißt, der Mann ist dadurch bestimmt, dass er sich selbst und die von ihm geschaffenen Verhältnisse durch seinen Willen begreift. Mann sein heißt einen Willen haben. Und also Mann sein heißt Mensch sein und Mensch sein heißt einen Willen haben und den im Kapitalismus durchsetzen können. Die Frau hingegen teilt in der Aufklärungsphilosophie die menschliche Natur, aber nur prinzipiell. Ihr wird der Wille abgesprochen, der nötig wäre, um diese Natur zu verwirklichen. Das heißt, Frauen sind eben nicht die Verwirklichung des Willens, sondern nur der mystische Ursprung des Willens. Nach einer schönen Formulierung von Karina Koretzki sind Frauen damit aus der bürgerlichen Gesellschaft nicht ausgeschlossen, sondern so sehr in ihr drin, dass sie kein von ihr emanzipiertes, individuelles bilden können. Das heißt, Frauen sind sozusagen nicht die tatsächliche Natur des Menschen, die sich in der Tat beweist, sozusagen, sondern nur die prinzipielle Natur des Menschen. Und die Aufgabe von Weiblichkeit in bürgerlichen Verhältnissen ist eben, die zweite Natur des Kapitals zu erhalten, und ist deswegen nicht in der zweiten Natur des Kapitals angelegt, sondern in einer nochmal dahinterliegenden Natur, die Karina Koretzki dritte Natur nennt. Und um das jetzt, weil das jetzt wieder sehr abstrakt war, um das mal ein bisschen zu bebildern, was das konkret heißt, mein Lieblingsbeispiel für diese komische Konstellation von irgendwie sind Frauen und Männer beides Menschen, aber nicht so wirklich von der Natur her, ist zum Beispiel die aufgeklärte Ästhetik von Wilhelm von Humboldt. Der hat gesagt, menschliche Schönheit transzendiert den Geschlechterunterschied. Und dann hat er direkt dahinter gesagt, aber männliche Schönheit ist schon die wirkliche Verwirklichung von menschlicher Schönheit. Und ganz ähnlich bezogen auf Bürgerrechte hat das zum Beispiel Immanuel Kant gemacht. Der hat gesagt, naja, Frauen darf man prinzipiell keine Rechte aberkennen, aber konkret dann doch irgendwie schon. Also das ist immer sozusagen der komische Move, der in der Aufklärungsphilosophie gemacht wird. Und das hat eben was, glaube ich, damit zu tun mit dieser Sache, dass Frauen eben nur prinzipiell Menschen sind, aber eigentlich nicht verwirklichte Menschen sozusagen. Weil Frauen dürfen eben die zweite Natur des Kapitals nicht nutzen. Sie sind keine Warenbesitzerinnen und keine Staatsbürgerinnen, keine Aktiven. Also das hat ja auch ziemlich lange gedauert, jetzt auch in unseren Gefilden hier. Also Deutschland 1918, Wahlrecht für Frauen, Erwerbsarbeit ohne die Zustimmung vom Ehemann 1978, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist auch nicht so lange her, dass dieser Zustand nicht mehr gilt. Und sind eben prinzipiell eigentlich davon ausgeschlossen, denn die Frau ist eben nicht sozusagen, der wird nicht diese zweite Natur des Kapitals zugeteilt, sondern eben diese dritte Natur, die diese zweite Natur bewahren soll. Also das heißt, dass bürgerliche Subjekt, der Mann, wird mit seinen Voraussetzungen versöhnt in der harmonischen Bindung mit der Frau und innerhalb der bürgerlichen Kleinfamilie, die die gesellschaftliche Natur in den Kindern ein- und fortsetzt. Und ich würde sagen, diese ideologische Reproduktion und Verewigung der Verhältnisse sieht man eben auch ganz konkret in der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Das heißt, Frauen sind bis heute dafür zuständig, Staatsvolk und Arbeitskraft eben wiederherzustellen, damit die eben wieder dann sich in der zweiten Natur des Kapitalismus verwirklichen können. Und diese Tätigkeiten von Frauen erscheint aber selbst als quasi Naturressource, also sowas wie, was man einfach immer da hat, sozusagen, und wird deswegen dann auch oft mit Naturbildern verklärt. So, das war jetzt ganz schön dicht und ganz schön viel. Ich habe euch nochmal sozusagen eine Zusammenfassung mitgebracht. In der Aufklärung ist das gesellschaftliche Verhältnis, dass das Allgemeine durch das freie Handeln der Einzelnen entsteht. Männlichkeit wird darin als Menschlichkeit des patriarchalen Kapitalismus verstanden. Sie entsteht anscheinend wie nebenbei, einfach dadurch, dass sich die Bürger selbst bestimmen, reproduziert sich an Weiblichkeit und grenzt sich ab über so, was man souveränen Sexismus nennen könnte. Also eben mit dieser, Frauen sind schon irgendwie gleich, aber eigentlich doch nicht. Das ist sozusagen die Grundkonstellation der bürgerlichen Gesellschaft, aber die hat sich eben historisch verändert. Womit wir zur nächsten Epoche kommen, dem Imperialismus. Wir befinden uns nicht mehr im 17. bzw. 18. Jahrhundert, sondern im 19. Jahrhundert. Und hier ist es mit dieser Konstellation von dieser scheinbaren Harmonie von irgendwie das Einzelne und das Allgemeine, das wird alles immer besser und ergänzt sich so gegenseitig, das ist es eben ziemlich schnell vorbei. Weil das 19. Jahrhundert ist der Schauplatz der ersten großen kapitalistischen Krisen und einer immer weiteren Anwachsen der Macht des Allgemeinen. Also stellt euch das ruhig relativ konkret vor, während in der Aufklärung sozusagen Kapitalismus vor allem zum Beispiel aus Einzelunternehmern bestand, also jetzt auch geschlechtlich so verstanden, Einzelunternehmer, ist das 19. Jahrhundert, vor allem die zweite Hälfte, die Zeit der Aufstieg der Kartelle und der riesigen Firmen, die sozusagen zunehmend alle, die vorher als Einzelunternehmer ihr Ding gemacht haben, sozusagen aufgesogen hat und untergeordnet hat. Und der Staat ist eben nicht mehr so ein Nachtwächter wie bei Adam Smith, der irgendwie einfach nur aufpasst, dass alle sich an die Spielregeln halten und sich sonst aber raushält, sondern der Staat tritt immer mehr als Organisator der gesamten Gesellschaft auf und er unterjocht eben auch seine eigenen Bürger als Soldaten in Kriegen, die eben im Imperialismus immer wichtiger geworden sind. Das heißt, das bürgerliche Individuum bricht immer mehr an seinem eigenen Ideal der Selbstbestimmung und wird von Staat und Kapital immer weiter untergeordnet. Also das heißt, die zweite Natur des Kapitalismus tritt ihm immer mehr als erdrückender Sachzwang gegenüber und verurteilt ihn dazu, ein impotentes Rädchen im Getriebe zu sein. Jetzt ist diese Selbstbestimmung der Bürger schon immer auch eine Illusion gewesen, vor allem für proletarische Männer, die eben in Fabriken eher ein stark entfremdetes und fremdbestimmtes Leben geführt haben. Aber eben gerade auch bürgerliche Männer werden im 19. Jahrhundert eben massiv, vor allem im Militär, zugerichtet, diszipliniert und unterworfen als Objekt für ihren Staat. Und vielleicht noch als kleines historisches Detail, also im Mittelalter war ja Militär auch ein Beruf eher nur und es gab feste stehende Heere und vor allem im 19. Jahrhundert setzt sich die Zivilarmee durch. Also dass sozusagen die Existenz als Soldat schon immer im Status als Bürger angelegt ist und man eben jederzeit von seinem Staat eingezogen werden kann, um für ihn zu sterben und zu töten. Und ich würde sagen, hier an diesem historischen Punkt, wo Männer sich erstmals ganz massiv und in der Masse als Objekt für das Allgemeine erfahren, hört Männlichkeit auf, einfach nur selbstbestimmte Menschlichkeit zu sein und wird ein eigenes Geschlecht. Das heißt, Männlichkeit muss nicht mehr nur mit, sondern plötzlich auch gegen die bürgerlichen Verhältnisse verteidigt werden oder aufgebaut werden. Sie entsteht nicht mehr wie selbstverständlich, wie von allein, sondern man muss sich vornehmen, als Mann ein Mann zu sein. Und das bezeichnet der Männlichkeitshistoriker Georg Mosse als den Startpunkt des Willens zur Männlichkeit. Ja, also Literatur, Philosophie und praktische Anleitungen, wie ein richtiger Mann zu sein haben, das explodiert richtig im 19. Jahrhundert, im Gegensatz zum 18. Jahrhundert, was hauptsächlich darüber philosophiert hat, was die Natur des Menschen ist. Eben. Und wenn ihr euch jetzt aber daran erinnert, was ich über das Verhältnis von Männlichkeit und Willen gesagt habe, dann ist der Wille zur Männlichkeit eine komische Konstellation. Weil wenn Männlichkeit bedeutet, einen Willen zu haben, dann ist der Wille zur Männlichkeit der Wille dazu, einen Willen haben zu wollen, sozusagen. Also das ist eine ganz eigentümliche Doppelung. Das heißt, die tatsächliche Männlichkeit, die einfach ist, muss anscheinend durch eine prinzipielle Männlichkeit erst hervorgebracht werden. Ja, also das heißt, Männlichkeit steht nicht mehr einfach für den aktiven Subjektstatus des Bürgers, sondern ist ein von den Subjekten getrenntes Objekt geworden, dem die Einzelnen sozusagen nacheifern müssen. Und damit ist Männlichkeit auch verdoppelt worden als Anspruch, jetzt aber auch Subjekt sein zu wollen, unbedingt sozusagen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass in diesem Kontext, also wo Männer erstmals in der bürgerlichen Welt zumindest massiv damit beschäftigt sind, ein eigenes Geschlecht definieren zu müssen, in genau diesem Kontext erlebt die Welt, die bürgerliche Welt, auch eine riesige Welle an Misogynie. Denn erst die eigene Definition von Männlichkeit macht es notwendig, sich nochmal extra scharf abzugrenzen von Weiblichkeit. Und hier nehme ich wieder mein Lieblingsbeispiel. Wilhelm von Humboldt hat nämlich im 19. Jahrhundert seine eigene ästhetische Lehre widerrufen. Der hatte ja vorher gesagt, menschliche Schönheit, das transzendiert Männlichkeit und Weiblichkeit. Und im 19. Jahrhundert sagt er, nee, nee, das ist Quatsch, ich habe mich geirrt. Es gibt eine strikt getrennte Ästhetik der Geschlechter. Es gibt männliche Ästhetik und weibliche Ästhetik und man sollte das nicht zusammenwerfen, sozusagen. Genau. Und der Sexismus gegenüber Frauen wird dadurch auch sehr aggressiv und zunehmend bösartig. Also Ende des 19. Jahrhunderts gibt es ernsthafte, vor allem physiologische und evolutionsbiologische Arbeiten darüber. Die heißen dann zum Beispiel über den physiologischen Schwachsinn des Weibes von 1900 oder Sind Weiber Menschen von 1910, wo sozusagen evolutionsbiologisch argumentiert wird, dass Frauen gar keine Menschen sind, sondern nur der Übergang vom Menschenaffen zum Menschen sozusagen. Und hier ist eben dieses prinzipielle Gleichheitszugeständnis an weibliche Menschlichkeit wird hier brüchig sozusagen, weil Männer eben hauptsächlich damit beschäftigt sind, panisch zu versuchen, irgendwie noch männlich zu sein. Und sie das nicht mehr einfach so an Weiblichkeit reproduzieren können. Das heißt, damit wird auch die Familie als Reproduktionsort und Keimzelle der Gesellschaft brüchig, beziehungsweise das Patriarchat traut sozusagen der Familie auch nicht mehr so richtig. Und ein Alternativmodell, was eben genau in der historischen Phase entsteht, ist der Männerbund. Wo Männer eben zusammenkommen, um sozusagen Staat und Gesellschaft und eben damit Männlichkeit aus Männlichkeit heraus zu schaffen, also aus dem Männerbund zusammen. Jetzt kommt ein Zitat. Die Verherrlichung einer zärtlichen, Weiblichkeit selbst erzeugenden Männergemeinschaft bestimmt eben den Männerbund und den Traum der Symbiose von Männlichkeit und Weiblichkeit im Mann. So hat Thomas Kühne das genannt in dem Buch über Kameradschaft. Das heißt, was vorher sozusagen eine Konstellation war zwischen Menschen und Frauen sozusagen, verdoppelt sich jetzt in Männern. Also Männer müssen Männer sein und den Ursprung von Männlichkeit in sich selbst irgendwie oder in Männlichkeit selbst nochmal suchen. Und dafür kommen sie als Männer zusammen und wollen das sozusagen alles in sich retten. Und dieser Versuch, Männlichkeit an Männern zu reproduzieren, hat immer aber auch was mit diesem Verschmelzungswunsch und mit diesem libidinösen Bezug zu tun, der ja auch in der heterosexuellen Kleinfamilie herrscht. Und deswegen hatten die Männerbünde sofort historisch das Problem, dass alle ihnen vorgeworfen haben, hey, wenn Männer versuchen, in anderen Männern ihre Männlichkeit zu reproduzieren, das hat super schnell was Homoerotisches. Und gleichzeitig war aber natürlich der Abgrenzungsversuch gegen Weiblichkeit immer noch super, super präsent oder ist konstitutiv für Männlichkeit, weswegen die meisten Männerbünde ja auch bis heute schwerst homosexuellen feindlich sozusagen sind. Und diese Ambivalenz hat eben den Männerbund bestimmt und deswegen denke ich, ist es auch kein Zufall, dass der Homosexuelle als Spezies, wie Foucault das mal genannt hat, genau in diesem historischen Zeitpunkt entsteht. Also ne, der Sex zwischen Männern gab es schon vorher, aber erst Ende des 19. Jahrhunderts gibt es sozusagen Schwulsein als eigenständige Identität in bürgerlichen Verhältnissen. Und ich glaube, das hat eben genau mit diesem Zusammenhang zu tun, dass es da so einen Selbstbezug plötzlich, einen libidinösen Selbstbezug auf Männlichkeit in der Form gibt und eine gleichzeitige Paranoia dagegen. Denn, ich habe gerade eine Frage, Chris, ja? Sorry, wenn ich reingrätsche. Und zwar ist die Frage, Burschenschaften gab es bereits eher, was ist das Novum zu dem, was du vorhin gesagt hast? Dass es Burschenschaften schon eher gab? Ja, also genau, Burschenschaften starten vor allem, also dass sie so anwachsen, ist, glaube ich, das Neue. Also soweit ich weiß, sind Burschenschaften schon hauptsächlich ein Phänomen des 19. Jahrhunderts und eben vor allem der zweiten Hälfte. Und da ist immer auch die Vorstellung, die Burschenschaft ist, also gerade in Deutschland ist das ja auch historisch so der Fall, die Burschenschaft bringt eigentlich die deutsche Nation hervor oder ist stilbildend für die deutsche Nation. Und gerade eben Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet sich das aber immer mehr. Also gibt es eben nicht nur Burschenschaften, sondern eben Männergesellschaften und Männerbünde, also wo auch einfach Männer zusammenkommen und irgendwie sich männliche Statuen angucken und sich körperlich betätigen und einfach gemeinsam so ein Männlichkeitsideal nachhängen. Das würde ich sagen, ist das Neue. Genau. Okay. Fassen wir das auch jetzt nochmal zusammen, was im 19. Jahrhundert passiert ist. Das gesellschaftliche Verhältnis ist, dass das Allgemeine gemacht werden muss und die Einzelnen müssen sich dem Allgemeinen unterordnen. Männlichkeit entsteht dabei als eigenes Geschlecht und als Anspruch, trotz alledem noch Subjekt zu sein. Sie entsteht durch Abrichtung und bewusste Verkörperlichung, versucht sich zu reproduzieren am Männerbund und damit in Männlichkeit an sich und grenzt sich zunehmend paranoid über Frauenhass und Schwulenhass ab. Okay. Diese Entwicklung ging aber noch weiter und auch die Krise der Männlichkeit ging noch weiter. Und damit kommen wir zum NS bzw. zur Epoche des autoritären Staats. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts scheint Männlichkeit trotz aller Versuche dem Untergang geweiht und degeneriert. Das heißt, die einstmals tolle menschliche Natur der Aufklärung scheint ewig vom Verfall bedroht und verkommen. Und dadurch kriegt das bürgerliche Subjekt auch ein Geschlecht, also hat es ja schon, aber auch irgendwie eine Rasse, also in Anführungszeichen bitte. Und beide sind eben immer bedroht oder müssen sich so einem Naturverfallskampf stellen. Das ist zumindest die Vorstellung. Das heißt, menschliche Natur ist plötzlich ein Objekt geworden, was bedroht ist und nicht mehr einfach die Voraussetzung für den eigenen Subjektstatus. Und den Ausweg, den die bürgerlichen Verhältnisse aus dieser Misere hauptsächlich gesucht haben, ist die radikale Zuspitzung und Bejahung von genau diesen Momenten. Und da hat eben der Faschismus bzw. der autoritäre Staat eingesetzt, weil Faschismus ist sowas wie der Idealtyp ist einer antibürgerlichen Ideologie. Also Faschismus besteht daraus, die Naturgesetze des kapitalistischen Patriarchats ganz krass zu bejahen und einzufordern und gleichzeitig alle Vermittlungsschritte und Widersprüche darin zu hassen und zu verfolgen. Und diese Grundkonstellation hat der deutsche Nationalsozialismus barbarischer als alle anderen verwirklicht und dort konnte sich das bürgerliche Subjekt eben wieder als mächtig erfahren, dadurch, dass es sich komplett aufgeopfert hat an das Kollektiv und den autoritären Staat. Und die Forderung an diesen Staat war eben, dass er in Tateinheit mit seinem Volk die totale Verfügung über die menschliche Natur erhalten sollte. Was? Das heißt, er sollte die nach innen reinigen, die menschliche Natur, und sie im Äußeren, die richtige menschliche Natur dann im Äußeren radikal durchsetzen. Das heißt, die stetige Zerfallsangst von Dekadenz und Degeneration wurde hier bejaht und gewendet zu einer aktiven Sehnsucht nach dem apokalyptischen Kampf ums nackte Überleben und dem daraus resultierenden Vernichtungswillen gegen alles, was man als entartet begriffen hat. Das heißt, im Rassismus und in der Euthanasie wurde dann die minderwertige menschliche Natur verfolgt und an den Schwulen die abartige Natur, also die verfallene Männlichkeit, ja, exorziert. Explizit vernichtet sollte dabei das werden, was alle Kategorien der menschlichen Natur im Kapitalismus pervertieren soll. Das wirft der Antiziganismus in der Regel Sinti und Roma vor und der Antisemitismus jüdischen Menschen, die das angeblich quasi global organisiert durchführen müssen. Also jüdische Menschen stehen im Antisemitismus für die bösartige Verfälschung der naturwüchsigen Kategorien des Kapitalismus. Das heißt, jüdische Menschen sind daran schuld, dass Geld, Arbeit, Staat und so weiter verdorben sind und natürlich auch Geschlecht. Hier, also bei Geschlecht, steht der Jude für die verweiblichte Männlichkeit, die zwar verachtet wird, aber, und das finde ich interessant, im Antisemitismus auch immer als allmächtig erscheint. Also der jüdische Mann ist immer effeminiert, aber er ist auch gleichzeitig immer mächtig und verführerisch. Und diese Konstellation, also jetzt im NS, ist eine Furcht, würde ich beschreiben, als furchtbare Versöhnung des bürgerlichen und antibürgerlichen Moments von dieser Männlichkeit, des Willens zur Männlichkeit. Der Mann entfaltet hier nicht mehr wie in der Aufklärung noch das Gattungswesen Mensch durch seinen individuellen Willen, sondern er führt den apokalyptischen Existenzkampf um die Ewigkeit seiner Rasse in Tateinheit mit seinem Staat und seinem Kapital als Triumph des Willens der Volksgemeinschaft. Die nicht behinderte reinrassige Frau, also reinrassig bitte in Anführungszeichen, findet in dieser barbarischen Form des Volkskörpers wieder einen komplementären Platz. Also die muss jetzt nicht mehr aus dem Männerbund ausgeschlossen werden, weil das ganze Volk ist eine große Sippengemeinschaft. Die Frau ist darin nicht mehr nur die ideelle, sondern jetzt auch vollkommen organisch begriffene Bewahrerin der menschlichen Natur, also der richtigen menschlichen Natur. Denn als Mutter geht sie nicht mehr nur im Willen des Mannes auf, sondern auch in der Souveränität des Staates. Und beide werden vom Führer als großen Mann, der die Einheit von Subjekt, Volksgemeinschaft und Staat verkörpert, ja, damit wird sie versöhnt. Geschlecht tritt damit vollends als was Objektives neben die bürgerliche Identität, nämlich als Bestand der Volksgemeinschaft. Und beide Geschlechter haben darin zwar sehr, sehr unterschiedliche Rollen, aber ihr Bezug zu Geschlecht hat sich trotzdem angeglichen. Denn beide verwirklichen ihr Geschlecht jetzt nicht mehr durch den Willen zur Willenlosigkeit, also durch das Bekenntnis zu ihrer Geschlechtsnatur und der Unterordnung unter eben den autoritären Staat und diesen Schicksalskampf. Das heißt, Willen und Bekenntnis verwirklichen und bewahren werden so auf ihrer eigenen Grundlage angeglichen. Genau. Auch das nochmal als Zusammenfassung. Das gesellschaftliche Verhältnis fordert von den Einzelnen, sich aufzuopfern als organischer Teil des autoritären Allgemeinen. Männlichkeit ist eine ewig von Degenerations bedrohte Geschlechtsnatur, die dann aktiv in den Vernichtungskampf geht immer und sich darin beweist. Sie entsteht eben in diesem Bekenntnis zu diesem Kampf, reproduziert sich in der Sippengemeinschaft und dem Triumph des Willens und grenzt sich ab über eliminatorischen Antisemitismus und andere Formen der Barbarei. Kommen wir zur Nachkriegszeit. Wenn ihr noch könnt, was ich hoffe. Die Nachkriegszeit haben sich ja als große Restauration von einer bürgerlichen Normalität inszeniert, die aber so real nie existiert hat. Also gerade in Deutschland gab es das Selbstbild, dass man jetzt von den ausschweifenden Verführungen des autoritären Staats sich befreit hätte und jetzt bei nüchternen Sinnen sei, was sich vor allem ausgedrückt hat in restriktiven Vorstellungen von Anstand und Moral. Das heißt, die totale Unterwerfung und Indienstnahme der eigenen Geschlechtlichkeit für Staat und Kapital ging schon weiter in den Nachkriegsjahren, aber eben nicht mehr in der Form von der offen zelebrierten Volksgemeinschaft, sondern als spießiges, sittliches Kollektiv, das halt wusste, was sich gehört. Und gegen diese bleiernden Zustände richteten sich ja dann vor allem die 68er-Revolten. Und die, also diese Revolten, da denke ich, ist es kein Zufall, dass sie sich hauptsächlich gegen die Formen von gesellschaftlicher Natur gerichtet haben, die der Faschismus so exponiert hatte, also freigesetzt und kontrolliert hatte. Also der autoritäre Staat hat den Menschen die Frage aufgezwungen, was seid ihr? Und in Fundamentalopposition zu ihrer Elterngeneration, die die Frage leidenschaftlich und unterwürfig beantwortet hat, haben die 68er gefragt, was wollen wir eigentlich sein? Und dabei haben sie sich vor allem entlang der Linien organisiert, die sozusagen vorher erst durch den Faschismus mitunter definiert wurden. Also die Krüppelbewegung, die Schwulenbewegung, die Frauenbewegung, da ist immer was aufgegriffen worden, was man jetzt selbstbestimmt sich wieder aneignen wollte, was vorher vor allem objektiviert wurde vom Staat und kontrolliert und fremdbestimmt wurde. Und ich denke, es ist eben kein Zufall, dass genau zu diesem Zeitpunkt der erste historische Punkt ist, an dem Männer sich erstmals ausschließlich zum Thema Männlichkeit zusammengetan haben. Also nicht wundern, natürlich hat jede bisherige Männerorganisation implizit auch immer Männlichkeit zum Thema gehabt, aber immer nur vermittelt. Also auch Burschenschaften geht es nicht ganz unmittelbar um Männlichkeit, sondern die wollen die Elite für einen patriarchalen Nationalismus stellen. Genau, und das wollen sie bewahren und durchsetzen. Die verschiedenen Fraktionen der Männerbewegung aber hatten erstmal nur Männlichkeit an sich zum Ausgangspunkt. Also ohne ein konkreteres Ziel. Die wollten halt wegen Männlichkeit zusammenkommen, um irgendwas mit Männlichkeit zu machen. Und ich denke, das ging eben nur, weil sie von einem männlichen Geschlechtscharakter ausgehen konnten, den es in der Moderne so einfach noch nicht gegeben hat. Und beschreiben würde ich das als Versuch, den Willen zur Männlichkeit gegen den Willen zur Männlichkeit in Stellung zu bringen. Das heißt, die Männerbewegung wollte Männlichkeit wiederhaben, wiederentdecken und wieder aneignen. Männlichkeit sollte nicht mehr von der Gesellschaft beherrscht werden, sondern eben von ihr befreit, um endlich, ja, Männlichkeit sein zu können, sozusagen. Und hier würde ich jetzt mal ein ganz zentrales Argument einsetzen, denn wie ich hoffentlich bis hierhin gezeigt habe, ist der Wille zur Männlichkeit selbst schon immer eine widersprüchliche Triebkraft des patriarchalen Kapitalismus gewesen. Männlichkeit gibt es immer trotz und wegen des patriarchalen Kapitalismus. Genau das macht ihre Krisenhaftigkeit aus, aber auch ihre ständige Dynamik, sich zu erneuern und zu neuer Dominanz zu kommen. Das heißt, Männlichkeit anders zu wollen, als sie von Staat und Kapital verlangt wird, ist deshalb auch kein Bruch mit dieser Logik des Willens zur Männlichkeit, sondern wird immer auf eine konformistische Revolte hinauslaufen. Und ich denke, deshalb überrascht es auch nicht, dass der Großteil eben der Männerbewegung sehr schnell reaktionär und misogyn wurde und doch wieder den Frauen die Schuld am Elend der Männlichkeit gab. Die profeministische Fraktion der Männerbewegung diskutierte zwar in Teilen über die kollektive Überwindung des männlichen Geschlechtscharakters, aber war eben leider auch sehr viel darum bemüht, Männlichkeit irgendwie anders zu wollen. Historisch lässt sich hier schon diese Tendenz zu Nabelschau und Lebensreform beobachten, die, würde ich sagen, heute sich auch wieder vor allem durchsetzt. Damit kommen wir wieder zur Zusammenfassung dieses Teils. Die Nachkriegszeit ist eben die Konstellation, es gibt auf der einen Seite eine konformistische Masse der verwalteten Welt und eine Revolte als kollektive Lebensreform. Männlichkeit wird als kollektiver Geschlechtscharakter begriffen, den man entweder aus moralischer Pflicht verfolgt oder den man irgendwie sich selbst wieder aneignen will, als Aufbegehren. Sie entsteht deshalb durch staatstragenden Anstand oder durch kollektive Aneignung, reproduziert sich an einer vermeintlichen bürgerlichen Identität mit Kleinfamilie und allem drum und dran oder eben an der Männerbewegung und grenzt sich eben ab durch demokratisierte Formen der Barbarei und Ausbruchsversuche auf Kosten der Frauen. Das meint vor allem das, was sich so diese Männerbewegung und linke Männer vor allem mit ihren Konzepten von freier Liebe und so geleistet haben damals. Damit kommen wir endlich zu heute und dann haben wir es auch bald geschafft. Heute würde ich sagen, lebt dieser Wille zur Männlichkeit eben weiter, aber er hat nochmal ein bisschen seine Form geändert. Denn diese Wiederaneignung des eigenen Geschlechts, was in den Nachkriegsjahren eben gekommen ist, war da noch ein kollektiver Wille, also der Wille der Männer, der Männerbewegung und so weiter. Und heute, spätestens ab den 80er Jahren, zeichnet sich diese Entwicklung ab, ist dieser Wille ein ganz individualisierter Wille, also der Wille der jeweils einzelnen Männer. Ja, das heißt, Willen und Geschlecht sind heutzutage eben nicht mehr wie in der Aufklärung noch was, was sich gegenübersteht, sondern sind was, was komplett eins geworden ist. Das heißt, der aktive, selbstbestimmte Wille ist eben nicht mehr eine Überwindung von einem passiv geschichtslosen Geschlecht, sondern Geschlecht ist auch für Männer ein Teil ihrer Persönlichkeit, die sie ständig willentlich verwirklichen müssen. Und auch diese Veränderung hat was natürlich mit geänderten, sind veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Das hat vor allem eben damit zu tun, dass der autoritäre Staat heute eben nicht mehr als strafender Souverän vor allem auftritt oder als technokratischer verwaltete Welt wie in der Nachkriegszeit, sondern eben in dieser besonderen Form, die wir ja, jetzt kennen, dass eben der Staat sich angeblich aus dem Leben der Menschen zurückzieht und eben alle tun können, was sie wollen, aber gleichzeitig werden wir alle als sozusagen Sachverwaltende unseres eigenen Humankapitals ständig angerufen und sind soziale Atome, die sozusagen ja ihr Ding machen sollen, selbstbestimmt und selbstverwaltet, aber der Staat straft eben autoritär sofort, sobald dieses Selbstmanagement nicht mehr in seinem Sinne verläuft. Und naja, wer sich nicht gut genug selbst managen kann, geht sowieso unter im Kapitalismus. Durch die Umwälzung, die wir bisher hatten, ist eben das eigene Geschlecht Teil von diesem Humankapital geworden, was wir alle selbst verwalten und verwirklichen und mehren müssen. Und das bedeutet, dass nicht nur jede, sondern auch jeder heute die Aufgabe hat, sich irgendwie und auch irgendwie kritisch reflektiert zu seinem eigenen Geschlecht zu bekennen und es aber gleichsam willentlich erkunden, gestalten und nutzen zu müssen, um sich eben gesellschaftlich im allerschlechtesten Sinne zu verwirklichen. Das Was seid ihr, das, also die Frage, was seid ihr des autoritären Staates, ist zum ständigen Wer bin ich verinnerlicht worden. Der Wille zur Männlichkeit ist der Wille zu sich selbst und das Ja zu sich selbst, könnte man zugespitzt sagen, ist das Ja zu den Verhältnissen geworden. Genau, und genau diese Konstellation von wir alle müssen unser Geschlecht selber machen, aber es gehört uns eigentlich nicht. Also da ist kein Funken Selbstbestimmung mehr eigentlich drin. Genau das ist eigentlich der kritische Kern des bewegten des Queerfeminismus der 90er Jahre und der Theorien von Judith Butler. Die hat das, finde ich, auch relativ gut konstruiert. Also da bei Butler ist das Ich eine leere Form, die den gesellschaftlichen Diskurs ständig zitieren muss, um überhaupt Ich zu sein. Das heißt aber halt im Endeffekt, wir ma machen ständig individuell Geschlecht, unser eigenes Geschlecht, aber wir sind dabei nie Subjekte. Und der große Fehler von Butler ist eben, dass sie nicht ganz durchdringt, warum dieses Verhältnis so ist und es halt historisch nicht entwickelt und vor allem sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man das auch abschaffen könnte, sondern eher sich vorstellt, man kann in diesem Verhältnis nur noch Verschiebungen erreichen. Und der bewegte Queerfeminismus und vor allem seine liberalen Teile, würde ich sagen, setzen eben halt auch hier an und fordern deshalb, dass alle Menschen, egal welcher Geschlechtlichkeit und sexuellen Orientierung, die Freiheit haben sollen, sich selbst zu ergreifen und gesellschaftlich anerkannt zu werden. Und das ist, denke ich, das Einfordern von bürgerlicher Gleichheit auf der aktuellen historischen Stufe, aber eben auch nicht mehr, könnte man sagen, sozusagen. Deswegen denke ich auch, ist es kein Zufall, dass der Lieblingsbegriff des aktuellen Mainstream im Feminismus eben der der Vielfalt ist, weil sich eben nur noch ausdifferenzierte Variationen des Immergleichen vorgestellt werden können, aber keine Sehnsucht mehr nach dem ganz anderen. Er ist also der Feminismus, der Vielfaltsfeminismus ist in dieser Sache wortwörtlich alternativlos, weil eben auch die Verhältnisse und sein Geschlecht selbst machen zu müssen, alternativlos geworden ist. Der aktuelle Pro-Feminismus setzt hier eben auch an und verdoppelt das oder bezieht das eben auf Männlichkeit selbst, die dann eben deshalb stets neu erneuert, diversifiziert und irgendwie neu zusammengesetzt werden muss. Der Wille zur Männlichkeit ist heute also komplett verinnerlicht als Suche nach sich selbst, mit und gegen das eigene Geschlecht. Und dadurch wird Männlichkeit mehr denn je auf sich selbst zurückgeworfen, weil jeder Mann oder jede Person Männlichkeit jetzt in sich selbst suchen muss und auch aus sich selbst schöpfen muss. Und das bleibt aber widersprüchlich und führt nie zu diesem Subjektstatus, den Männer darin suchen oder der darin gesucht wird. Und deswegen würde ich sagen, pendelt heute der Willen zur Männlichkeit wieder mehr zwischen Vereinnahmungs- und Vernichtungsfantasien gegenüber Weiblichkeit und feministischer Kritik. Und das würde ich jetzt ganz zum Ende nochmal ganz kurz bebildern, bevor wir dann zum Fazit kommen. Ich würde nämlich einmal sagen, es gibt sowas heute wie den negativen Willen zur Männlichkeit, den ich bei der sogenannten Incel-Bewegung sehen würde. Die Incels, das ist so eine Online-Community. Und Incels glauben eben nicht mehr daran, dass man Männlichkeit über Willen erreichen kann. Also die sagen, wenn man zum Beispiel zu kleine Handgelenke hat oder die Kinnpartie nicht männlich genug ist, dann kann man das so viel wollen, wie man will. Man kann so viel arbeiten, wie man will und so weiter und so fort. Man wird wirkliche Männlichkeit nie erreichen. Also verwirklichte Männlichkeit bleibt einem verwehrt. Und verwirklichte Männlichkeit heißt bei Incels vor allem Sex mit Frauen haben. Und deswegen ja, sind Incels sozusagen verurteilt, immer minderwertige sexlose Männer zu bleiben. Und Schuld daran haben die bösartigen Frauen, die eben die männliche Geschlechtsnatur bewerten und verdammen können. Und die Incels propagieren vor allem einen Ausweg aus dieser Misere, nämlich den erweiterten Selbstmord, wo sie eben sich selbst und dann meistens auch Frauen töten. Also Incels haben schon mehrere Anschläge auch begangen, also den Frauen, denen halt die Schuld dafür gegeben wird. Und ich würde sagen, der Wille zur Männlichkeit ist bei Incels eben vollständig negativ geworden. Sie wollen nur noch den Untergang von sich und den Verhältnissen, die ihnen keine Männlichkeit mehr zugestehen. Und die Vernichtung derer, die Männlichkeit eigentlich herstellen sollen. Ne? Also auch bei Incels ist noch diese Vorstellung aus der Aufklärung vorhanden eigentlich, dass Frauen Männlichkeit reproduzieren können. Aber hier wird das nur noch als Verrat und als Skandal sozusagen begriffen, weil die machen das nicht mehr. Also das ist immer die Vorstellung von Incels und dafür haben die verdient zu sterben und sie selbst können das nicht mehr, weil egal wie viel sie es wollen, wirkliche Männlichkeit kriegen sie nie. Und das würde ich sagen, ist sozusagen die negative Wille zur Männlichkeit heute. Und der positive Wille zur Männlichkeit heute ist der aktuelle Pro-Feminismus. Vor allem das, was sich um die Szene oder den Begriff der kritischen Männlichkeit so gruppiert. Diese Szene hat natürlich ganz andere Ziele, Methoden und Begriffe als die Incels. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die kritische Männlichkeitsszene sowas wie Incels in spe sind oder so. Aber man muss sie, denke ich, trotzdem als Ausdruck ein und derselben Verhältnisse begreifen und so problematisieren. Das heißt, Incels kommen zusammen, um die Sinnlosigkeit ihres Willens zur Männlichkeit zu beklagen und Weiblichkeit und Feminismus die Schuld daran zu geben. Das heißt, Incels können ihren Willen zur Männlichkeit nicht mehr verwirklichen, weil es Frauen und Feminismus gibt. Und der heutige Pro-Feminismus steht dem genau spiegelbildlich gegenüber. Das heißt, der Pro-Feminismus rechtfertigt seinen positiven Willen zur Männlichkeit gerade im Namen von Frauen und Feminismus. Nicht trotz, sondern wegen des Patriarchats muss man als Mann die eigene Männlichkeit wollen, halt irgendwie anders wollen. Aber man muss sie wollen. Und das heißt, die Notwendigkeit für Männer, ihre Männlichkeit in dieser neuen Männlichkeit nachzugehen, wird sozusagen genau daraus abgeleitet. Und darin fließt natürlich die Notwendigkeit für Männer ein, das sowieso zu tun. Also wer heute noch Subjekt sein will, muss sich halt kritisch und reflexiv mit seinem eigenen Geschlecht auseinandersetzen, zumindest zu einem bestimmten Maß. Und dieser positive Wille zur Männlichkeit macht aus dieser Not halt eine Tugend auch noch und sagt sozusagen, das ist jetzt auch das emanzipatorische Programm, wie wir die ganze Scheiße knacken können. Dass die feministische Kritik dafür oft eher Mittel zum Zweck ist, fällt spätestens dann auf, wenn sie halt nur aufgegriffen wird, bis eine neue männliche Souveränität erreicht wurde. Also oberflächlich kennt ihr das bestimmt alle. Männer, die sich so abpanzern rhetorisch, indem sie so feministische Talking Points lernen und übergreifen da natürlich in diesem ganzen toxische Männlichkeit. Männer, die sich halt irgendwie entgiften und sich von den nicht mehr zeitgemäßen Anteilen trennen, um dann eben als modernisierter Mann diskriminierungssensibel und reflektiert wieder volles Rohr am patriarchalen Kapitalismus teilnehmen zu können. Demgegenüber, jetzt mein Fazit, wäre daran festzuhalten, dass der Wille zur Männlichkeit selbst das Problem ist und mit ihm keine Emanzipation zu machen sein wird. Das heißt, Kritik der Männlichkeit heute und ihre konsequente Umsetzung in profeministischer Politik müsste die historischen Grundlagen von Männlichkeit kennen und gegen sie vorgehen, statt unreflektiert immer wieder die neueste Form des Willens zur Männlichkeit, dem nachzugehen. Dafür lässt sich aber nicht hinter die historischen Umwälzungen zurück. Das heißt, diese Kritik muss heute davon ausgehen, dass Geschlecht eben sich in den Einzelnen so verdoppelt hat, wie das eben ist, geworden ist. Weil wie erbärmlich und reaktionär jene enden, die heute noch einfach so Aufklärungssubjekt spielen wollen, also hauptsächlich Männer, zeigen eben autoritäre, liberale und ehemals linke Ideologiekritiker, wie halt so diese Typen von der Bahamas oder so, zu Genüge. Die aktuelle Geschlechtsnatur muss also auch im und durch das Subjekt aufgegriffen werden, aber eben nicht mit dem Ziel, diese Geschlechtsnatur zu befreien oder zu erneuern oder neu zu definieren, sondern um sie zu überwinden bzw. obsolet werden zu lassen, also nicht mehr nötig zu machen. Und Männer stehen hier eben besonders in der Verantwortung, eine organisierte Form der Männlichkeitskritik zu entwickeln und zu organisieren, die den Willen zur Männlichkeit eben rein negativ aufgreift und mit der feministischen Bewegung zusammen eben daran arbeitet, die gesellschaftliche Grundlage für den Willen zur Männlichkeit abzuschaffen. Und damit bin ich am Ende angelangt und danke euch, dass ihr zugehört habt.